deutet auf den schönsten Tag. Der Thank you. das gilt, was ich dir sagen kann. Bin gar ein Arm, ein fertig Mann. Soll mir die Arbeit nicht schmecken, es freut lieber mich frei, er besser das Leben zu strecken, und ich alle Leute rein. Warum so spät, weiß ich nicht. Hast recht, es ist im Kopf mir kraus. hab euch manchmal schon viel erlebt. Da mag's dann sein, dass was drin klebt. Vor ihm das sieht schon, es war heut gewohnt. Ja, Kind, eine Freiung kraft wir noch. Ja, sagt, das hättet ihr gleich sollen sagen. Quält euch dann nicht mit unnützen Fragen. Sagt, wer war's, der Freiung begehrt? Ein junger Kind, gab unbelehrt. Ein Ritter, mein Sagt. Vater, wie nichts habe ich nicht, dann habe ich Zeit. Sagt, erzählt, der Weg ist so. Macht ihr so, wie die Seele gleich so nur. Es habe ich heute Bühnen und Tag vor Tag. Nur mit Wahr, als Sander nimmt das an. Jetzt. Ohne Gnade, wie kein Mittel gibt, das ihr gedeht. Nicht, sie ist alles am Deut und Kämmen. Wie ist? Mein

Was ihr wagt, die Schuhe, mache mir große Sorgen. Ihr seht, ich bin dran, ihr habt sie morgen. Und dann kommt die Schuhe, ihr bin ich dran, wollen sie. Lassen, seit ich den Teufel, wie ärgerlich! Wollt ihr euch denn als Werke dreisten? aber auch mit Leisten. Nur mit dem Beding nach den Regeln stand, aber nichts, was nach den Regeln getan. Nach den Regeln, wie sie der Schuster kennt, an dem die Arbeit unter den Händen brennt. Auf Meister Beschuss vermut. Nicht ein Fehler, glatt und gut. Es war gibt dir morgen wohl Beschuss. Setzt euch denn hier. Lasst ihr mich stehen. Warum so weit, euch nicht zu sehen? Da hör ich euch schlecht. Der Stimme stärkt mich sogar, wie ich dämpfen kann. Hoffnung baut. Und du kannst es